Domian. Das 1Live-Talkradio. Um 1 Uhr bei 1Live und im WDR Fernsehen. Domian. Jetzt anrufen. 0800 5678 111. Worüber wollt ihr mit Domian reden? Alles ist erlaubt. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da, wie ihr seht, wie ihr hört. Wir haben heute Nacht freie Themennacht, eine freie Talk-Radio-Show. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin ist Petra und die ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Petra. Hallo. Um was geht's? Weswegen hast du dich hier bei mir gemeldet? Ja, ich hatte letzte Woche schon mal versucht, und zwar hattet ihr letzte Woche das Thema die größte Verletzung meines Lebens. Mhm. Und ja, die größte Verletzung meines Lebens habe ich auch gerade oder erfahren müssen, weil mein Mann hat mich vor gut 2 Wochen verlassen, ganz plötzlich am Telefon. Wir haben also ganz normal miteinander gesprochen abends. Mein Mann wohnt schon seit einem Jahr aus beruflichen Gründen in Berlin. Ach so. Und wir führen also haben eine klassische Wochenendehe geführt. Wie lange seid ihr denn verheiratet schon? Wir sind jetzt 11 Jahre fast verheiratet. 11 Jahre. 13 Jahre kennen wir uns, also 13 Jahre sind wir zusammen. Ja. Und ja, an dem Mittwoch hat er mir dann, also er wollte eigentlich an dem Wochenende kommen und dann hat er halt gesagt, ja, es klappt nicht, er könnte nicht kommen. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann versuche ich zu kommen. Das war auch alles in Ordnung. Und als ich dann gesagt habe, naja gut, dann komme ich hoch, dann hat er zu mir gesagt, ja, das finde ich aber nicht so gut. Ja, und dann habe ich halt gemerkt, dass irgendwie was ist. Mhm. Und habe ihn halt direkt darauf angesprochen. Mhm. Sag ich immer, was ist, sag ich, willst du mich nicht sehen und so weiter und so fort. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, sagt er, wenn du schon so fragst, muss ich dir die Wahrheit sagen. Ich habe jemand anders. Ich habe hier jemanden kennengelernt, eine andere Frau, und mit der bin ich jetzt ein halbes Jahr lang zusammen. Ein halbes Jahr schon? Ja, und ja, das war's. Er möchte die sofortige Trennung. Sagt er. Er würde nicht wiederkommen. Knallhart am Telefon? Ja, knallhart. Und dich hat der Schlag getroffen? Ja, natürlich hat mich der Schlag getroffen. Hast du denn im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr, so zumindest im letzten halben Jahr, als die beiden schon zusammen waren, hast du das so ein bisschen gewittert, dass da irgendwie was nicht so richtig stimmte? Also es wäre gelogen zu sagen, ich hätte nichts gemerkt, weil es gab Anzeichen. Mhm. Weil er hat wieder angefangen mit dem Sport. Mein Mann hat also früher sehr viel Sport gemacht, hat also geboxt, hat auch Kampfsport gemacht, hat jahrelang selber darauf verzichtet, also hat noch vor unserer Ehe alles aufgehört hat jetzt wieder angefangen. Nun ist das ja nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass er das mit der Ehe was nicht in Ordnung ist. Nee, das nicht, aber ich sag mal, es war halt so, ich habe halt immer lange gearbeitet oder bis 8 gearbeitet, und wenn ich dann abends nach Hause gekommen bin, haben wir halt immer jeden Abend miteinander telefoniert, weil wir uns ja nicht gesehen haben. Und durch den Sport, mit dem er jetzt wieder angefangen habe, habt ihr euch noch weniger beim Telefonieren können? Verstehe. Ja gut, aber wenn ihr euch dann gesehen habt, wie war denn da die Stimmung? Eigentlich total normal. Wir haben in den 13 Jahren eigentlich nie Streit gehabt. Mhm. Und ich sag mal, eigentlich war es genauso wie am ersten Tag, so genauso verliebt wie immer. Offensichtlich, aber dann doch nicht. Er hat dann auch am Telefon gesagt, dass er im Grunde genommen das letzte Halbjahr ja nur geschauspielert hat. Ich wollte gerade sagen, offensichtlich dann eben doch nicht. Das Ganze hat jetzt vor 2 Wochen stattgefunden. Ja. Hast du ihn seitdem nochmal gesehen? Wir hatten uns an dem Wochenende dann, an dem besagten Wochenende, in Hannover getroffen, weil ich dann gesagt habe, ich hätte dich gerne gesehen, ich hätte gerne, dass du mir das persönlich nicht sagst. Und kam er? Er kam dann. Ich nehme an, dass er nicht alleine war, dass er sie gleich mitgebracht hatte und abgesetzt hatte. Wie abgesetzt hat? Ja, abgesetzt hat in Hannover vorher, bevor er mich getroffen hat. Wie war das Gespräch dann zwischen euch beiden? Er konnte mir nicht in die Augen sehen. Wir haben im Auto gesessen nebeneinander, haben im Grunde genommen beide aus der Windschutzscheibe rausgeguckt. Das heißt, ich habe die ganze Zeit ihn angeguckt, aber er konnte mich nicht ansehen. Also ist bei dem Gespräch nicht viel rumgekommen? Nein, es ist eigentlich gar nichts rumgekommen. Du hast keine vernünftige Erklärung bekommen? Nein, gar nichts. Er hat dir auch nicht gesagt, ab wann er dich nicht mehr geliebt hat? Oder er hat keine Kritik geäußert, gar nichts? Nein, also er hat gemeint, natürlich, es war also so, vor 2 Jahren da hatte mein Mann, ich sag mal, viel Stress in der Arbeit und hatte dann Urlaub und ich konnte zu dem Zeitpunkt keinen Urlaub nehmen und er ist dann alleine nach Spanien gefahren für eine Woche. Und er meint, also da wäre im Grunde genommen schon so seine Krise gekommen, dass er eigentlich gar keinen Sinn mehr in der Ehe gesehen hat, wieso auch immer. So, das heißt ja im Klartext auch, dass er dich nicht mehr liebt, ne? Sonst hätte er all die Konsequenzen jetzt nicht gezogen. Ja. Ihr habt die Kinder eigentlich? Nein. Wie sind denn deine Gefühle noch für deinen Mann? Ich liebe ihn noch nach wie vor, das ist das Problem. Wie fühlst du dich jetzt im Moment? Schrecklich. Weil ich auch nicht weiß, wie es weitergehen soll. Es hört sich auch so an, als gäbe es da überhaupt gar keine Chance mehr. Nein. Wenn er das so kategorisch gesagt hat, dann scheint das ja doch Hand und Fuß zu haben. Ne? Ja, also er hat mit keinem vorher gesprochen, weder seine Mutter noch sein bester Freund wussten angeblich Bescheid. Hast du Wut auf ihn? Hast du richtig Wut auf ihn? Nein, ich habe keine Wut. Es ist nur diese wahnsinnige Enttäuschung. Und Leere weil, jetzt wahrscheinlich auch. Ja, erstmal, weil ich selber nicht damit gerechnet habe und zweitens, weil ich immer gedacht habe, man könnte immer darüber reden. Aber er hat mir ja auch keine Chance im Grunde genommen eingeräumt, irgendwas zu ändern. Das ist das Bittere an der Geschichte. Wie seid ihr denn jetzt verblieben nach eurem fast schweigenden Zusammensein im Auto in Hannover? Ja, also nachdem er mir das ja an dem Mittwoch erzählt hat, Mittwochabend, an dem Donnerstag hatte ich dann darauf frei, da hatte er mich dann nachmittags angerufen und meinte dann zu mir, ja, ich sollte ihm doch diese Daten von seiner Wohnung geben. Die Daten? Ja, die Daten von seiner Wohnung, also ich sag mal Apartmentnummer, weil er halt in Berlin ein Apartment hat, da wollte er halt genaue Daten haben. Da habe ich ihn gefragt, für was? Und da hat er zu mir gesagt, ja, sagt er, die Wohnung kann ich ja jetzt direkt aufgeben, sagt er, ich ziehe dann sofort zu ihr. Ach so. Ja, und letztes Wochenende. Das verstehe ich jetzt nicht richtig. Wieso sollst du ihm die Daten von der Wohnung in Berlin geben? Weil er eigentlich noch alle Sachen hier hatte. Also er hatte ein möbliertes Apartment da oben und eigentlich so den ganzen Schreibkram und auch noch. Ach so, sowas. Also die Unterlagen. Die Klamotten waren hier. Ja. Also, du bist traurig. Du sitzt jetzt da, wo du zu Hause bist und er ist in Berlin mit der Neuen zusammen und. Es gibt keine Hoffnung. So ist es. Und es steht eine Scheidung an. Es steht eine Scheidung an, ja. Hast du jemanden, hast du Leute? Er hat gesagt, er möchte keine Scheidung. Und als dann aber, ich sag mal, klar war, dass es diese Trennung für ihn auch ist, also nachdem er die ausgesprochen hat, wie gesagt, am zweiten Tag ist er gleich zu ihr gezogen, am dritten Tag hat er dann gleich gesagt, er will die Scheidung. Und er will die Scheidung eigentlich ganz, ganz schnell. Hast du Leute, mit denen du darüber reden kannst? Ein paar Leute, ja. Also du bist nicht ganz allein in der traurigen Situation jetzt. Ja, das passt wirklich zu dem Thema, was wir da hatten. Die schlimmste Verletzung meines Lebens. Das ist in deinem Fall, ist es jetzt das Schlimmste, ne, was du an Verletzung ertragen musst. Ja, zumal mein Mann mir in all den Jahren in seinen, ich sag jetzt mal, Liebesbriefen und in all den Gesprächen immer gesagt hat, das Schlimmste, was ich ihm antun könnte, wäre ihn jemals zu verlassen und er könnte es nicht ertragen. Liebe Petra, ich wünsche dir für die nächste Zeit alle Kraft der Welt. Danke. Das ist sehr hart jetzt, was vor dir ist. Und das ist auch sehr hart, dann so einen Menschen loszulassen und so auf Abschied sich selbst zu trimmen. Ne? Wenn man so lange mit jemandem 13 Jahre zusammen war, 11 Jahre verheiratet, ist eine lange Zeit. Ja, und er war ja auch 13 Jahre lang mein bester Freund. Das ist ja das Problem eigentlich im Grunde genommen, dass er mir auch als Freund jetzt fehlt. Das ist immer das Traurige, wenn solche Beziehungen auseinandergehen, dass man einen Geliebten, einen Mann und dann unter Umständen auch einen Freund verliert. Das ist richtig. Alles Gute von Herzen. Ja, vielen Dank. Tschüss, Petra. Tschüss. Ciao. Morgen, meine Lieben, haben wir ein vielleicht etwas ungewöhnliches Thema. Das heißt, ich war in den Schlagzeilen. Und ich frage euch, wer von euch stand schon mal für eine gewisse Zeit in der Öffentlichkeit, im Rampenlicht? Wegen eurer Person oder wegen einer Geschichte, die ihr erlebt habt. Und darüber möchte ich gerne mit euch morgen reden. Das Thema morgen heißt, ich war in den Schlagzeilen. Das kann alles Mögliche sein und alles Mögliche kann dahinter stecken. Und ihr könnt morgen, wenn ihr Lust habt, mit mir darüber reden. Gestern hatten wir das Thema die dunkelste Seite oder meine dunkelste Seite. Und dazu ist ein bisschen Post gekommen. Also einige Post und ich möchte euch ein bisschen Post vorlesen. Und zwar zum Beispiel von Maria Anonym, 29 Jahre alt, die schreibt, lieber Domian, meine dunkelste Seite ist mein absolut geheimes Verhältnis zu meinem Cousin ersten Grades. Wir haben seit 3 Jahren eine äußerst bizarre Sexbeziehung. Er besucht mich einmal im Monat, die ganze Wohnung ist dann vollkommen abgedunkelt, ich liege bereits nackt auf dem Bett. Er hat einen Schlüssel zur Wohnung. Wir beschimpfen uns mit vulgären Begriffen, haben sehr harten Sex und schlagen uns. Alles im vollkommen Dunklen. Auch wenn er geht, macht er kein Licht an. Ich sehe ihn also bei diesen Treffen nie. Nur bei Familienfesten schauen wir uns in die Augen. Die ganze Familie würde vom Glauben abfallen, wenn sie es wüsste. Er ist verheiratet und hat 3 Kinder. Moritz aus Berlin, 27 Jahre alt, schreibt auch zu dem Thema: Hi Meister Domian, ich habe auch eine dunkle Seite, von der niemand was weiß. Self-Sex praktiziere ich immer, wenn es irgendwie geht, in der S- bzw. U-Bahn, im vollbesetzten Abteil, aber so, dass es niemand merkt, mit der Hand in der Hosentasche. Es wäre für mich äußerst peinlich, wenn mich jemand dabei erwischen würde. Ist auch noch nie passiert. Meine Technik ist mittlerweile so perfekt, aber die Tatsache, eventuell erwischt werden zu können, versetzt mich in eine irre Erregung und so macht es mir super viel Spaß. Übrigens weiß selbst meine Freundin nichts davon. Das zu gestern, zur dunklen Seite. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Holger und Holger ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Holger. Ich bin 25. Oh, ich bitte um Entschuldigung. 25 Jahre alt Holger. Genau. Mit welchem Thema? Warum hast du angerufen? Mein Thema ist, ja, dass ich eigentlich von meinen Freunden um mein Leben beneidet werde und ich selber es aber zum Kotzen finde. Mhm. Wie lebst du denn? Ja, also ich lebe finanziell relativ unabhängig. Das heißt, meine Eltern finanzieren mich, also mein Leben. Das heißt, ich arbeite nicht. Ja, wie, du arbeitest gar nicht? Mit 25? Nein. Warum nicht? Ja, also ich bin bis jetzt zum Sommer zur Schule gegangen noch wieder. Also ich habe schon eine Ausbildung gemacht. Als was? Als großen Außenhandelskaufmann. Habe anschließend auch ein Jahr lang gearbeitet, habe mich dann zu meiner zweiten Ausbildung entschlossen, zum Ergotherapeuten. Die habe ich allerdings nach 1,5 Jahren ungefähr abgebrochen, weil es einfach auch nicht mein Ding war. Ja, und habe dann ein Jahr lang gar nichts gemacht und habe mich dann entschieden, wieder zur Schule zu gehen, um meine Fachhochschulreife zu machen. Und die hast du gemacht jetzt? Die habe ich gemacht. Und die ganze Zeit, und die ganze Sache wird finanziert von deinen Eltern? Ja. Das heißt, du bekommst im Monat so und so viel Kohle von deinen Eltern? Ja, die zahlen meine Miete und halt, was ich zum Leben brauche. Was brauchst du denn zum Leben? Also ich bekomme von meinen Eltern noch 1.500 überwiesen. 1.500 Mark. Ja. Und die zahlen die Miete aber auch? Ja. Deine Miete. Zahlen die sonst noch irgendwas? Ja, also wenn ich zwischendurch noch irgendwie mal was brauche, also wenn ich in Urlaub fahre oder so, das zahlen die dann eigentlich auch schon, obwohl ich zwischendurch auch hin und wieder mal jobbe. Mhm. Das ist ja löblich und beruhigend, dass du das tust. Wie lange soll dieses Leben noch so weiterlaufen? Das läuft eigentlich schon seit meiner Geburt so. Also ich glaube, das wird auch so weiterlaufen, bis ja meine Eltern sterben. Du hast ja immerhin schon mal ein paar Versuche unternommen und hast schon mal gearbeitet und hast zumindest mal eine Ausbildung gemacht. Das ist ja schon mal gelaufen. Ja, sind denn deine Eltern so wohlhabend? Ja, ich würde sagen, ja. Also ich will nicht sagen, dass die reich sind, aber ja, sie verdienen beide ganz gut. Bist du Einzelkind? Ich bin das einzige Kind. Ja. Was macht dein Vater vom Beruf? Der ist in der leitenden Stellung bei einer Werft. Aha, also da kommt gut Kohle rein. Ja. So, deine Freunde beneiden dich um dein Leben, verständlicherweise. Ne? Wenn man hart für seine Kohle arbeiten gehen muss, beneidet man immer die Leute, die von Mama und Papa durchgefüttert werden. Ich will nicht sagen, dass ich durchgefüttert werde. Wie könnte man es denn sonst nennen? Ja. Drück es mal anders aus für mich oder für uns alle. Also wenn, ja, das ist schwierig zu sagen, also durchgefüttert werden würde ja heißen, ich wäre ein Schmarotzer und ja, so. Darum bächeln. Holger, weißt du, dass ich fast auch diesen Begriff schon auf der Zunge hatte? Ja, aber das würde ja heißen, ich würde darum ja bitten und das tue ich ja nicht. Es kommt von meinen Eltern ja freiwillig. Ja, und aber du sagst nicht freiwillig nein, ne? Wie man das eigentlich als gestandener junger Mann tun sollte. So viel Stolz sollte man in den Knochen haben und zu sagen, ich bin 25 Jahre, ich bin ein junger Mann, ein Mann, der nicht von seinen Eltern ausgehalten werden will. Ich werde... Will. Ja. Jetzt du hast gerade so einen kryptischen Satz am Anfang... du hast gerade am Anfang so einen komischen Satz gesagt. Du fühlst dich unwohl in deinem Leben, obwohl andere dich darum beneiden. Ja. Warum fühlst du dich unwohl in deinem Leben? weil ja ich selber nichts schaffe, nichts erreiche, also nichts Eigenes mache. So, und da sind wir doch beim Thema, was ich gerade sagte. Woran liegt das? Weil du auf deiner faulen Haut letztendlich liegst. Und es ist natürlich bequem. Ja. Und das dann hast du da, folglich hast du auch keine Erfolgserlebnisse und kannst nicht auf irgendwas blicken und sagen, das habe ich mir selbst geschaffen, und wenn es auch nur das Kleinste wäre. Du hast nicht meine eigene Wohnung, du hast wahrscheinlich alle deine Möbel. Doch, ich hab... Ja, aber die Wohnung hast du dir nicht selbst erarbeitet und die Miete erarbeitest du dir nicht selbst. Und die Gegenstände, die in der Wohnung sind, da haben wahrscheinlich auch alles deine Mama und Papa bezahlt. Zum Großteil. Ja, du hast ja nichts, auf was du stolz sein kannst. Du bist ja wirklich eigentlich ein armes Würstchen. Wenn man von diesen materiellen Dingen ausgeht, ja. Ja. Es ist ja nun nicht so, dass ich dann gar nichts mache. Also es gibt bestimmte Sachen, wofür ich mich sozial engagiere. Ja, komm. Das überzeugt mich jetzt nicht. Sozial engagieren kannst du dich auch noch, wenn du 8 Stunden am Tag arbeitest, so wie das viele Menschen in Deutschland machen. Die haben ihre Jobs und machen auch nebenher noch ehrenamtliche Arbeit. Das ist jetzt keine Ausrede. Ja, das mag. Warum, wenn du jetzt, du bist ja so ein bisschen jammerig drauf jetzt, ne? Und du sagst, ich fühle mich unwohl und möchte irgendwie, ich fühle mich, so ist es nicht okay, wie es ist. Frage, warum änderst du es dann nicht? Weil ich nicht weiß, wie es ändern soll und was ich machen möchte, will. Was meinst du, wie schnell du das wüsstest, wenn deine Eltern dir ganz radikal den Geldhahn zudrehen würden? Das würden sie nie im Leben machen. Ich sage nur als Beispiel, wie schnell du auf kluge Gedanken kämst, was du mit deinem Leben anfangen könntest, mit deinen jungen 25 Jahren. So, damit will ich nur zum Ausdruck bringen, es gibt immer Wege und Möglichkeiten, wenn man sich nur hinsetzt und überlegt, was möchte ich gerne, was ist vielleicht eine gute Sache. Vielleicht muss man am Anfang auch Dinge tun, die man nicht so gerne macht. Habe ich auch alles gemacht, haben wir alle gemacht, fast alle, bis man vielleicht dahin kommt, was einem dann auch richtig Spaß macht und wo man halt auch dann entsprechend Geld verdient. Ich nehme zwischendurch immer mal wieder einen Job an, aber es ist einfach dieses Ding, es langweilt mich immer ziemlich schnell, einfach weil ich... Weil du das nicht musst, deshalb langweilt dich das. Ja. Aber ich verstehe auch nicht, was sind denn das für Eltern, die du hast? Die haben doch überhaupt gar keine Verantwortung. Wie kann man denn ein Kind so verwöhnen? Du bist ja ein ungeheuer verwöhntes Kind. Das ist aber auch etwas, was ich auch häufig von Bekannten höre. Mhm. Natürlich bin ich verwöhnt. Das habe ich aber auch schon mit 10 Jahren gehört. Und ja, auch das werden die... Pubertät, ja, aber das werden einfach, weil meine Eltern mir Sachen ermöglicht haben. Auch meine zweite Ausbildung zum Ergotherapeuten. Ja, nein. Ich finde, dass gute Eltern sich auszeichnen dadurch, dass sie einen Menschen, dass die Kinder erziehen, die Verantwortung für ihr eigenes Leben tragen müssen. Und das haben deine Eltern versäumt. Das muss ich so klar sagen. So, und jetzt liegt es an dir, du bist bewusst und helle genug, vielleicht jetzt die Notbremse noch zu ziehen und in deinem Leben jetzt eine Änderung einzuführen. Indem du radikal jetzt etwas unterbindest, indem du vielleicht deinen Eltern sagst, pass auf, ich will von euch im Monat nur noch die Miete bezahlt haben. Alles andere erwirtschafte ich mir selbst. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Wie teuer ist denn deine Wohnung eigentlich? Die liegt ja mit Gas und Strom um die 800 Mark. Wie groß ist sie? 60 Quadratmeter. Ja, gut. Gut, da könnte man doch sagen, okay, das können sie bezahlen, tut ja nicht weh, aber für meinen Lebensunterhalt und für alles andere sorge ich, Holger, 25 Jahre, jetzt allein. Ich habe selbst während meiner Ausbildung oder auch das Jahr danach, also ich habe mir während meiner Ausbildung auch gleich eine Wohnung genommen, auch da habe ich von meinen Eltern gleich weiterhin Geld bekommen. Also ohne, dass das irgendwie abgesprochen war oder sonst was. Das ist doch kein Naturgesetz, Holger. Da musst du Nein. Dann sagst du ja. Dann musst du Nein sagen. Nimm doch das Zepter in die Hand. Du delegierst jetzt die ganze Verantwortung an deine Eltern. Ja, meine Eltern zahlen mir das Geld. Ich bin so eine arme Wurst und muss noch 1500 Mark jeden Monat entgegennehmen. Was soll ich denn machen? So hört sich das an. Du sollst Nein sagen. Punkt. Ich denke mal, sie werden verletzt, wenn ich sowas sage. Dann sind sie halt verletzt. Das ist deren Problem, nicht dein Problem. Du bist im Moment verdammt verletzt, weil du überhaupt nicht lebensfähig bist, so wie du existierst. Also ich denke schon, dass ich, wenn meine Eltern jetzt sterben würden und irgendwie kein Geld da wäre, also ich würde überleben. Das ist, glaube ich... Das ist ja meine Rede. Dann beweise es mal und tu es auch. Ich beschimpfe dich doch nicht einfach nur so, sondern auch auf dem Hintergrund, dass du selbst gesagt hast, ich fühle mich unwohl. Und ich glaube, Holger, dass du dich wohler fühlen würdest, wenn du an diesen materiellen Grundgegebenheiten was verändern würdest, dass du mehr Verantwortung für dein eigenes Leben trägst, dass du dir einen Job suchst, dass du eine neue Ausbildung machst, was auch immer, dass du deinen geregelten Tätigkeiten nachgehst. Ja, dazu kann ich mich meist wirklich schlecht aufraffen auch. Das ist mein Gott. Wie gesagt, ich habe soll ich jetzt sitzen und sagen, ach du Arme, du kannst dich nicht aufraffen? Nein. Wie schrecklich. Also wie gesagt, ich habe im Sommer halt... ich glaube, ich kriege da einen zu viel, wenn ich mit dir privat befreundet wäre. Ich glaube, wir hätten uns nur in Haaren. Ehrlich. Das weiß ich nicht. Das weiß ich aber... Das weiß ich hundertprozentig. Auch als relativ angenehm, einfach weil ich ja natürlich auch jederzeit abrufbar bin für bestimmte Sachen. Nee. Ich würde gar nicht solche Leute in meinem Umfeld haben wollen. Ich will Leute haben, die selbst was schaffen, die ihr Leben in der Hand haben und auf die ich auch stolz sein kann als Freund, weil ich sagen kann, die haben auch, die legen was hin. Und auf dich könnte ich nicht stolz sein, wenn du mein Freund wärst. Auf was denn? Also wenn solche Sachen das Einzige sind, was in der Freundschaft zählen, kann ich das verstehen. Nö, das zählt, das ist nicht das Einzige, das ist eine große Lebensgrundhaltung, die dahinter steckt, bei dir. Es ist ja nun nicht so, dass ich das irgendwie raushängen lasse oder so. Glaube ich dir. Aber man merkt es, wenn man mit dir zusammen ist. Ja, natürlich habe ich wesentlich mehr Freizeit als die anderen und gehe wahrscheinlich mal häufiger zum Friseur oder zum Shoppen. Ja. Das ist klar, aber das ist... Aber pass mal auf, du hast dich doch jetzt hier bei mir gemeldet. Das ist ja auch schon ein besonderer Schritt. Ne? Sich hier anzurufen, wahrscheinlich ist es kompliziert gewesen für dich durchzukommen und sich dann hier auch in aller Öffentlichkeit so zu äußern. Das heißt, du musst doch ein großes Unwohlsein in dir haben. Weil viele das nicht nachvollziehen können, dass ich damit nicht zufrieden bin, zu Hause zu sitzen, um mein Ding zu machen zu können, was ich will. Ja, formulieren wir es anders. Nicht, weil viele das nicht nachvollziehen können, dass du unzufrieden bist. Du bist unzufrieden. Ich bin einfach damit unzufrieden. So. Aber, und das verstehen, also mein bester Freund versteht das zum Beispiel absolut nicht. Darum geht es doch gar nicht. Lass uns doch nicht über die Freunde reden. Lass uns doch nicht über die Freunde reden. Lass uns doch so, das haben wir jetzt auch gemacht, ausgiebig. Wir haben über dich geredet. Und ich glaube, da liegt der Hase auch im Pfeffer. Dass du was verändern musst, dass du auch dann zufriedener wirst. So. Punkt. Ausrufungszeichen, mehr kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt mit der Made im Speck gesprochen, namens Holger. Ich möchte gerne vielleicht in einem halben Jahr mit dem Holger reden, der sagt, pass mal auf, ich war der von damals, der von den Eltern alles in den Hintern geblasen bekommt. Ich habe eine ganz neue Sache angefangen und mein Leben neu organisiert. Dann würde ich mich freuen. Ich muss mal gucken, ob ich das schaffe. Ja, das müssen wir dann mal abwarten. Und ich würde mich freuen, wenn du dich dann nochmal melden würdest. Werde ich dann machen. Ja, das wäre sehr schön. Wenn es klappt. Toi, toi, toi, Holger, ciao. Okay, bis dann, ciao. 0800 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Ein Fax. Hallo Domian. Wieder einmal schauen wir, das sind Janine, 16 Jahre, und Conny, 39 Jahre, deine Sendung, so wie wir das seit Jahren jede Nacht um 1 Uhr machen. Mittlerweile ist es bei uns schon fast so etwas wie ein Ritual geworden. Wir bewaffnen uns mit Schokopudding, Wolldecke, Katzen und Zigaretten. Tja, und dann geht's los. Schon so oft haben wir mit dir gelacht, aber auch bei dir, bei sehr traurigen Themen, haben wir mit dir geweint. So richtig freuen würden wir uns über eine Domian Special Night, eine Domian Spezialnacht. Toll wäre es, wenn das Beste aus deiner Sendung, aus deinen Sendungen von 1 Uhr bis morgens um 6 Uhr mal nonstop gezeigt würde. Schöne Anregung, denken wir drüber nach und mal gucken, vielleicht könnte das ja sogar klappen. Von hier aus liebe Grüße an Conny und Janine und lasst euch euren Schokoladenpudding gut schmecken. Hier ist Nathalie. Nathalie ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schon guten Morgen, Domian. Nathalie, was ist los? Ja, und zwar möchte ich gerne über eine ziemlich, ziemlich beschissene Zeit reden, die ich eigentlich im Moment durchmache. Und zwar ist es meine Feierzeit. Also, deine Feierzeit? Ja, es hört sich witzig an, aber es ist halt ziemlich heftig. Also es fängt donnerstags meistens an und hält an bis sonntags oder montags morgens, dass wir durchfeiern. Kannst du dir das denn so zeitmäßig erlauben? Machst du nichts im Moment? Keine Schule, kein Job, gar nichts? Nee, also Job habe ich nur Wochenende und der fällt meistens flach und sonst in der Woche. Das ist montags, dienstags und mittwochs, wo ich arbeiten muss. Mhm. Ja, und dann geht's halt rund, sag ich mal. Mhm. Dann treffen wir uns mit ein paar Leuten. Dann geht ihr auf Jück, wie wir das hier in Köln sagen. Also ihr feiert. Ja. Ja. Wo, das heißt, sag ich mal, Last Break Style und hast nicht gesehen. Also, ja, also Disco, Techno-Szene. So sieht's aus. Und ich vermute, da wird auch die eine oder andere Pille geschluckt. So sieht's aus. Und auch das eine oder andere Gläschen Sekt oder Bier oder weiß ich was davon. Nee. Alkohol gar nicht. Kein Alkohol. Kein Alkohol. Nee. Das ist deine Feierzeit zur Zeit. Und die Sache ist die, ich will raus aus der Sache, weil es ist ziemlich früh angefangen und... Seit welchem Lebensjahr oder wie lange machst du das schon? Seitdem ich 14 bin. Echt so lange? Ja, ich bin damals durch eine Bekannte, die hat halt so eine Musik gehört und das hat mich halt fasziniert und dadurch hat sie mich dann halt das erste Mal einmal mitgenommen. Verstehe, also seit 5 Jahren mehrere Tage in der Woche auf der Rolle. Ja. Das ist natürlich hart. Das lässt eine junge Frau auch alt aussehen unter Umständen, ne? Doch. Ja, ne? Das ist nicht mehr so schön und so toll und so faszinierend wahrscheinlich wie die ersten Jahre. Nee, ist es auch nicht, weil ich will halt einfach raus da und ich habe aber einfach Angst, dass ich halt die Leute verliere, an denen ich sehr hänge und ich meine, es sind Leute, die mir auch wirklich zuhören, das ist die Sache. Also wenn ich Probleme habe, ich kann mich bei denen melden. Du werden sicher viele, vielleicht auch etwas ältere Leute, die so in diesen Szenen nicht mehr so sich auskennen, sich fragen, was macht das Mädchen denn von Donnerstag bis Sonntag? Ist die Tag und Nacht in einer Diskothek und tanzt oder was macht die denn da? Erzähl's mal. Ja, halt die ganze Zeit am Abtanzen ohne Ende. Du wohnst in der Großstadt wahrscheinlich, ne? Ja, jein. Oder fährst dafür in die Großstadt oder wie? Ja, so sieht's aus. Ja. Wo man das dann auch machen kann. Sind halt auch ziemlich weite Wege, die wir meistens fahren. Und da kann man dann auch früh morgens in Diskotheken gehen, ne? Und dann gibt es ja fast zu jeder Zeit in den Großstädten schon so diverse After-Partys, ne? After-After-After-Partys und so weiter. Ja. Ne? Und die gehen dann wirklich meistens 2-3 Tage und dann... Aber du musst dich doch, wenn du 2-3 Tage gefeiert hast und wenn du 2-3 Tage auch Drogen genommen hast, nimmst du nur Pillen oder nimmst du auch noch andere Sachen? Ich sag mal, es ist Amphetamine, es ist PEP, es sind Teile. Kommt ganz drauf an. So, da musst du dich doch eigentlich dann so nach diesen Tagen mit Verlaub gesagt wie ausgekotzt fühlen, oder? Nee, im Gegenteil. Im Gegenteil. Also Hummeln im Hintern ohne Ende, sag ich mal auf gut Deutsch gesagt. Hast du eine gute Konstitution? Ja. Aber du willst dennoch raus. Warum gehst du nicht raus? Du sagst, du hast Angst, diese Leute zu verlieren, mit denen du da befreundet bist. Kannst du nicht mit denen befreundet sein, auch ohne ständig mit denen feiern zu gehen? Ich sag mal, ich würde es auf eine Art nicht schaffen, weil, wie gesagt, ich hänge an den Leuten. Zweitens, es ist halt zu Hause Stress, die nehmen mich halt mit, dass ich halt zu Hause weg bin. Du wohnst noch bei den Eltern. Ja, und die nehmen mich halt mit, dass ich es vergesse für den Moment, dass ich ein bisschen Ablenkung habe. Was machst du denn? Du hast das gerade so ein bisschen kompliziert erklärt mit dem Arbeiten. Was genau arbeitest du denn? Das ist auch im Club ist das. Achso, du bist direkt in der Quelle. Ja. Warum hast du Stress zu Hause? Ich meine mal, das sind halt persönliche Probleme von wegen Familie und hast nicht gesehen. Man hat halt einmal Scheiße im Leben gebaut und ist halt zum größten Teil überall unten durch. Aber nun könnte man ja auch so überlegen, du bist ja auch schon 19 Jahre alt, dass du vielleicht das Leben auch ein bisschen anders organisierst und vielleicht ein paar Tage mehr arbeiten gehst oder was anderes noch arbeitest, um dir auch eine eigene Wohnung zu finanzieren und ein eigenes Zimmer irgendwo. Dann hast du ja schon mal diese Probleme, die familiären Probleme vom Hals. Ja, das ist klar. Hast du eigentlich auch was? Das ist schwer. Na, schwer ist immer alles. Ne, wenn man etwas verändern will und wenn man irgendwo drin ist, so fest verwurzelt oder irgendwie in so einer eingefahrenen Routine, ist bei dir ja der Fall, ist es immer schwer, da rauszukommen. Es geht nur mit Kraftanstrengung. Hast du was gelernt? Nee. Also im Club? Sagen wir es so. Also ich wollte nächstes Jahr meine Lehre anfangen. Ach so. Als was? Als Friseurin. Als Friseurin. Na gut, das ist doch schon mal ein guter Einstieg. Das ist doch was Handfestes. Nee. Jetzt in dem Club bedienst du oder servierst oder zapfst oder weiß ich was. Ja. Ja, das ist natürlich auch wirklich keine Perspektive. Ja, Nathalie. Ohne eine Kraftanstrengung geht das nicht. Ich würde dir aber auch raten, nicht weil man das so nicht tut, sondern weil du dich dann nicht wohlfühlst und weil das auch keine Lebensperspektive auf Dauer ist. Ich würde dir raten, so schnell wie möglich und mit aller Kraft zumindest das zu reduzieren, vielleicht nicht von heute auf morgen ganz sein zu lassen. Und ich sage dir, die wirklich guten Freunde, die werden dir auch treu bleiben, wenn du nicht mehr so viel mit auf die Rolle gehst. Und die anderen kannst du eh durch die Pfeife rauchen. Das sind ja nur Partyfreunde. Das sind Partyfreunde, die nur Fun und Spaß und hin und her. Und wenn es dann mal ernst wird, hast du die sowieso nicht an deiner Seite. Die wirklich guten Freunde sind immer bei dir. Ob du tanzt oder nicht tanzt. Mhm. Hast du ein Drogenproblem oder würdest du sagen, das kann ich von heute auf morgen schon alles sein lassen? Sagen wir es so, also wenn ich halt gerade nichts da habe, dann bin ich halt mal nicht ansprechbar, sondern dann raste ich wohl mal ziemlich schnell aus. So, und das wäre für mich ein weiteres Warnsignal an deiner Stelle. Da ist wirklich der Weg zu einer Drogensucht nicht mehr weit. Und dann hast du ein ganz großes Problem, wenn du auch noch drogenabhängig wirst. Und nach 5 Jahren intensivem Konsum, mit 14 Jahren angefangen, ist das schon eine sehr ernste Angelegenheit, finde ich. Ja. Ich rede nicht als Moralapostel, sondern einfach als jemand, der dir einen guten Ratschlag gerne geben möchte, wie du dein Leben schöner und ordentlicher gestalten kannst. Für dich ordentlicher. Raus da. Reduziere es. Vielleicht Samstag rausgehen, reicht auch aus. Ja. Und weg von den Drogen. Na, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und fang bloß deine Lehre an und lass das nicht irgendwie schleifen. Ne? Ja. Wann soll es losgehen? Am 1. Januar? Am 2. Januar schon? Ja. Gut, dann ist ja nicht mehr so lange hin. Dann wünsche ich alles Gute und toi, toi, toi. Dankeschön. Du Partyhase. Tschüss, Nathalie. Alles klar, tschüss. 1.31 Uhr und 30 Sekunden unsere kleine Pause. Und 20 Sekunden ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalkshow Domian. Heute Nacht freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Morgen heißt unser Thema, ich stand in den Schlagzeilen. Ich war in den Schlagzeilen. Wer von euch war mal für eine kurze oder längere Zeit sehr in der Öffentlichkeit und stand sehr im Rampenlicht? Vielleicht freiwillig oder auch unfreiwillig. Und was ist daraus geworden? Mit all denen von euch würde ich gerne morgen reden. Das kann natürlich vielleicht auch ein Prominenter sein oder jemand, der mal sehr prominent war und jetzt es nicht mehr ist und mal sehr in den Schlagzeilen stand und heute nicht mehr. Also, ich bin sehr gespannt, was ihr mir da morgen für Geschichten erzählen werdet. Auch noch ein Hinweis für morgen. Morgen sind wir nicht im Radio. Ausnahmsweise mal umgekehrt. Morgen sind wir nur im Fernsehen, ausschließlich im Fernsehen zu sehen und zu hören, nicht im Radio bei uns live. So, ach ja, ich habe hier noch einen Brief, einen kurzen Brief, den ich euch auch noch vorlesen möchte. Und zwar von Rainer. Rainer schreibt, hallo Jürgen, ich habe vorgestern den Anrufer gehört, mit dem du über Afghanistan geredet hast. Ich kann deine Meinung, was das Abstimmungsverhalten im Bundestag betrifft, nicht teilen. Das ist keine Frage der Bündnistreue oder der Blamage. Das ist einzig und allein eine Frage der Moral. In eurem Gespräch war kein einziges Mal die Rede von der leidenden Zivilbevölkerung in Afghanistan. Ein Abgeordneter ist laut unserem Grundgesetz nur seinem Gewissen verpflichtet und niemand anderem. Schöne Grüße, Rainer. Ich möchte einen Satz sagen zur leidenden Zivilbevölkerung, Rainer. Seit gestern ist Kabul frei. Und Kabul wäre mit Sicherheit nicht frei, wenn es die militärischen Aktionen der Amerikaner und der Alliierten nicht gegeben hätte. Dieses ist auch schon und jetzt ein Resultat, ein gutes Resultat des Krieges. Und wir haben die Leute, die Menschen gesehen, gestern im Fernsehen, heute im Fernsehen, wie sie sich freuen, wie sie feiernd durch die Straßen gezogen sind. Die Frauen haben endlich ihre Schleier abziehen können, die Männer haben die Bärte sich abrasieren lassen und die jungen Leute haben endlich Musik hören dürfen. Dieses ist, ich finde, das muss man auch bedenken in der ganzen Diskussion, eben ein Resultat des Krieges. Wenn es den Krieg nicht gegeben hätte, wäre Kabul mit Sicherheit immer noch in den Händen der Taliban. Michael, 22 Jahre alt, guten Morgen. Ja, moin. Hallo. Ich bin der Michi. Der Michi. Ja. Michi, darf ich auch Michi sagen? Ja, natürlich. Michi, um was geht's? Ja, es geht einfach darum, dass ich ein Problem habe, das einige Jahre zurückliegt. Mhm. Und zwar war ich befreundet mit einer, ja, mit zwei Personen. Mhm. Die waren auch zusammen, die beiden, und hatten, und der Mann, der hatte auch einen Sohn. Der hieß Benjamin. Also du warst mit einem Ehepaar befreundet? Ja, richtig. Und dieses Ehepaar hat einen Sohn? Ehepaar nicht. Also ein Paar, ein Pärchen. Einfach ein Paar, genau. Mhm. Und die hatten einen Sohn, der ist Benjamin. Richtig. Und ja, dass der Vater Probleme mit dem Jungen hatte, war mir vornherein klar. Ich war ja x-mal da. Wie alt war denn Benjamin damals? Er war 6 Jahre alt. Ach so, ein kleiner noch. Mhm. Mhm, richtig. Ich bin da übers Wochenende geblieben. Ich bin da auch öfters mal in der Woche hingefahren. Mhm. Auch über Nacht öfters geblieben. Mhm. Einfach so. Und später bekam ich dann die Nachricht, dass der Junge von seinen Eltern totgeprügelt worden ist. Also, ja, wie soll man das sagen? Also ich habe es durch die Zeitung erfahren. Aber sag mal, was war denn das für eine auch ungewöhnliche Freundschaft? Dieses Pärchen war doch wahrscheinlich wesentlich älter als du. Nein, eben nicht. Die waren so ungefähr in meinem Alter. Also ich bin jetzt ja erst 22, es ist ungefähr 3 Jahre her. Und wenn die ein 6-jähriges Kind hatten, müssen sie schon ein bisschen älter gewesen sein als du. Ja, er war älter, sie nicht. Also sie war jetzt gerade so um die 21, 22 rum. Dann hat sie den aber sehr früh gekriegt, den Jungen. Ja, wenn die Sache 2 Jahre vor... Sie hatte ihn nicht gekriegt. Er hatte ihn aus der ersten Ehe mitgebracht. Ach so, verstehe. Habe ich vergessen zu sagen. Und wie hast du die kennengelernt? Oder wieso bist du mit denen so befreundet gewesen? Durch einen Kollegen. Mhm. Der hatte mich mal mit dahin genommen, weil damals haben wir immer noch, wie soll man sagen, gespielt. So Playstation, mhm, oder Nintendo und so ein Zeug alles. Mhm. Und, und irgendwann... sind wir dann richtig befreundet gewesen. Mhm. Eigentlich anfangs nur so Bekanntschaft gewesen und dann richtig befreundet. Mhm. Also bin ich da auch oft alleine hingefahren, ohne den Kollegen. Mhm. Naja, und irgendwann dann durch die Zeitung, meine Mutter kam dann rein und hat dann erzählt, oder hat mir das Bild gezeigt, was da auch in der Zeitung stand. Ja, und ich bin natürlich erstmal fast in Ohnmacht gefallen. Mhm. Ne? Die haben das Kind erschlagen. Ja, richtig. Beide zusammen? Ja, obwohl wahrscheinlich erwiesen, oder vielmehr es ist erwiesen, dass er wahrscheinlich die tödlichen Schläge gegeben hat, nicht sie. Und das ist ja echt grauenvoll. Wie hat man denn dann das Kind gefunden? Ja, die haben den Notarzt selbst gerufen, ach so, weil er nicht mehr geatmet hatte. Mhm. Und irgendwie ist es dann so gelaufen, dass sie dann irgendwie so eine Geschichte erzählt haben, von wegen, der ist... Treppe runtergefallen oder irgendwie sowas. Aber alles erstunken und erlogen. Natürlich. Mhm. Und später haben sie dann durch die Obduktion rausgekriegt, was da alles kaputt gewesen ist. So Darmabriss oder Milzriss und so weiter und so fort. Also alles innen kaputt gewesen. Wie schrecklich. Wie viel Zeit war da eigentlich vergangen von deinem letzten Besuch und dem Moment, als du das dann aus der Zeitung erfahren hast? Puh. War da viel Zeit zwischen oder gar nicht mal so viel? Relativ viel, ich glaube zwei Monate oder so. Achso, da war denn euer Verhältnis ein bisschen eingeschlafen, eure Freundschaft? Ja, das lag daran, wie soll ich das sagen, dass die nicht mehr so viel Zeit hatten in der Form. Er ging dann arbeiten. Aber dann hast du ja... auch irgendwie schulemäßig beschäftigt, also Abitur oder irgendwas. Aber dann hast du ja, wenn du eine gewisse Zeit mit den Leuten befreundet warst, und dann hast du ja auch ein Verhältnis zu dem kleinen Jungen aufgebaut. Richtig. Insofern war es ja noch besonders schlimm für dich, weil du auch persönlich betroffen warst, dass dieser arme kleine Junge erschlagen worden ist. Richtig. Also ich sage mir auch, die beiden können mir niemals das zurückgeben, was sie mir genommen haben, weil ich habe den Jungen wirklich sehr geliebt, sage ich mal, wenn man da von Liebe reden kann eigentlich. Und der Junge hat mir eigentlich auch vertraut. Das Ding dabei ist, ich habe in den ganzen Jahren nichts gemerkt, oder in den, wie soll man das sagen, also ich habe nicht gemerkt, dass da so viele Probleme waren. Und der kleine Junge hat auch nie mal irgendeine Andeutung bei dir gemacht, dass er Angst vor dem Papa hat oder irgendwas, dass er gewahrt, oder du hast ihn vielleicht irgendwelche blauen Flecke gesehen, dass sie ihn schon mal geschlagen hat? Das ist das Ding, nämlich habe ich nie gesehen oder gemerkt. Das Einzige, was mir noch sehr gut in Erinnerung ist eines Nachts, wo ich da geschlafen habe, ist er, weiß nicht, 3, 4 oder so, ist er aufgestanden und hat mich aufgeweckt und meinte, er hätte Angst, er wolle bei mir schlafen. Mhm. ich da, ja, dann komm mal her. Mhm. Er hat dann in meinem Bett ist auch eingeschlafen. Mhm. Ich habe mir aber nichts weiter dabei gedacht. Ich habe eigentlich nur daran gedacht, dass er vielleicht ein Albtraum oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Zu was sind die Leute verurteilt worden? 7,5 Jahre er und 6,5 Jahre sie. Mhm. Das heißt, die sitzen jetzt im Knast? Ja. Mhm. Du hast, du hast denn von denen auch nie mehr irgendwas gehört, irgendwas Schriftliches? Doch, von ihr. Ich habe sie sogar persönlich schon getroffen. Das Ding dabei ist, sie bereut natürlich die Tat auch zutiefst. Wie kann das denn sein, dass du sie getroffen hast? Hast du sie im Knast besucht? Durch ihre Mutter. Und du hast sie im Knast besucht? Sie hat einen freien Tag oder so gehabt, also Ausgang gehabt. Mhm. Und naja, da habe ich sie dann auch gesehen. Und da hat sie hat durch Zufall? Ja. Eigentlich eher durch Zufall gewesen, weil ich gehe öfters mal zu der Mutter von der Person. Aber hör mal, was war denn das denn für eine Situation, für einen Moment, als du da saßt und diese Frau stand dir gegenüber, die das mitgemacht hat? Es war ein heftiger Schreck erst einmal. Mhm. Also ich hatte auch tierisches Herzklopfen und ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, was in dem Moment in mir vorging. Ich weiß nur, dass ich Hass für ihn empfinde, für sie gar nicht, weil sie nämlich diese Tat bereut. Hm. Ich weiß also wirklich, dass sie wirklich fix und fertig ist, weil sie so eine Schiete gemacht hat. Hm. Aber eher nicht. Bis heute nicht. Hm. Also ich weiß von der Mutter, er hat nämlich Briefe geschrieben zu ihr, Drohbriefe und alles. Hm. Und darin stehen dann solche Sachen wie von wegen, ja, der Junge war sowieso unnütz und so weiter und so fort. Also er bereut es nicht, absolut nicht. Ne? Und darum habe ich auch tierischen Hass auf ihn. Ne? Wenn ich den sehen würde, ich wüsste nicht, was ich machen würde. Ich glaube, ich würde ihn an die Kehle springen. Hat denn die Frau irgendeine Andeutung gemacht, dass sie, wenn sie rauskommt, dass sie mit dir in Kontakt sein möchte? Das hat sie leider nicht, aber ich würde gerne mit ihr darüber sprechen, sehr gerne sogar, weil ich möchte wirklich eigentlich schon die Hintergründe wissen, wie sie und weshalb. Aber die Chance hattest du jetzt einmal ja schon gehabt, mit ihr zu sprechen. Ja, schon, aber da war ich viel zu perplex. Klar, verstehe ich. Und so. Ja, und da war die Mutter auch dabei noch und so. Ja. Richtig, genau. Das ist ja eine krasse Geschichte. Deswegen, also ich habe persönlich jetzt auch versucht, irgendwo Therapie anzufangen, weil ich habe noch andere Dinge am Laufen gehabt. Mhm. Aber bis man hier mal psychologische Betreuung bekommt oder so. Achso, das geht dir alles schon so nach und da gibt es noch andere Probleme bei dir, ja, dass du Hilfe suchst. Richtig. Aber man kriegt ja auch keine psychologischen Plätze, erst nach einem halben Jahr oder einem Jahr. Das ist ständig belegt. Aber Michi, ich kann dir anbieten, dass du mal jetzt noch ein paar Worte mit meiner Psychologe, mit der Elke, redest. Dürfte ich dir das anbieten? Möchtest das wäre schön, das wäre sehr schön, ja. Verfahren ist, kennst du ja vielleicht, du legst auf und wir rufen dich zurück. Das wäre okay. Und dann wünsche ich alles Gute und finde die Geschichte wirklich sehr schlimm und sehr traurig und der arme, arme kleine Junge. Wenn man sich vorstellt, die Zeit des Leidens, während er noch gelebt hat und das alles miterlebt hat und die Schmerzen, die er ausgehalten hat, das darf man sich gar nicht vor Augen halten, wie schlimm das ist. Man hatte auch gesagt, dass er zum Beispiel, also ich war bei den Gerichtsterminen dabei, als Publikum. Also ich habe nie ausgesagt oder sonst irgendwas. Also dazu war ich auch viel zu fertig. Und da hat man dann auch Sachen gesagt, von wegen, dass man ihn stundenlang in der Ecke stehen lassen hat und andere Sachen noch. Grauenhaft. Es war einfach heftig, ne? Du legst auf, wir rufen gleich wieder an. Okay. Alles Gute. Tschüss, Michel. Laura, 51 Jahre alt, guten Morgen. Hallo? Hallo Laura. Hallo, Domian. Ja, ich bin's. Ich bin gerade erstaunt, der Name Laura ist eigentlich eher so, kenne ich so bei sehr viel jüngeren Leuten. Ist ein schöner Name, also in deiner Generation kenne ich das nicht so sehr. Ja, das ist eigentlich selten, das stimmt schon. Stimmt, ja. Ne? Ja, siehst du? Okay. Habe ich doch gleich pfiffig erkannt. Um was geht's? Ja, ich bin eigentlich mit meinem Leben nicht so ganz zufrieden, aber ich muss sagen, das ist eigentlich unverschuldet und ich bin nämlich gehbehindert und ich kann nicht mehr arbeiten gehen seit 3 Jahren und ich habe ja einen Geburtsschaden und der wird mit zunehmendem Alter natürlich immer gravierender. Daher kommt die Gehbehinderung auch. Ja. Wie sieht die denn aus? Sitzt du im Rollstuhl, gehst du auf Krücken oder wie? Zeitweise bin ich im Rollstuhl und je nachdem, manchmal geht es mir besser, manchmal etwas, also meistens schlechter. Und dann sitze ich im Rollstuhl und laufe mit zwei Krücken. Verstehe. Wo ist der Schaden denn? Sind das die Knie, die Hüften oder was? Ja, beide Hüften, die Wirbelsäule und wie gesagt, das Knie. Mhm. Und wie gesagt, 5 Jahre bin ich einseitig mit einer Krücke gelaufen. Mhm. Jetzt ist die rechte Schulter natürlich auch demoliert, ist kaputt und so. Mhm. Und jetzt, das macht mir natürlich sehr zu schaffen, muss ich sagen. Glaube ich. Jetzt kann ich nicht mehr arbeiten gehen. Ich bin zu Hause und habe natürlich sehr viel Zeit. Mhm. Und, bist du verheiratet? Nein, ich bin seit Jahren, also seit sehr langer Zeit geschieden. Mhm. Und habe meinen Sohn alleine großgezogen und der ist jetzt verheiratet und ist selbstständig. Bist du noch auf Männersuche, auf Männerfang oder ist das kein Thema im Moment? Ja, ich würde schon gerne einen Freund haben. Ich bin nicht gerne alleine. Mhm. Aber das ist so schwierig. Ich habe gesagt, früher, als es mir noch besser ging, da und mein Sohn noch bei mir war, das ging nicht, weil wir so klein oder so halbwüchsig war, da hat er niemand akzeptiert. Mhm. Und jetzt, wo er selber liiert ist, er sagte, ich soll mir einen Freund suchen, wo ich in dieser Lage bin. Und ich bin auch immer an die falschen Männer gekommen, muss ich sagen. Also meistens habe ich verheiratete Männer kennengelernt und die haben ja nie Zeit oder wenig Zeit, sagen wir mal so. Hast du denn auch die Erfahrung gemacht, dass jetzt die Männer eher auf Abstand gehen, weil du gehbehindert bist? Ja. Hast du? Ja, genau, die Erfahrung habe ich schon gemacht. Was genau waren das für Erfahrungen? Kannst du da ein Beispiel nennen? Ich habe das schon probiert über Radio und über Zeitung und alles Mögliche. Hm. Und wenn es dann zum Treffen kommt, ja gut, von meinem Aussehen, weil ich bin eigentlich eine sehr hübsche und gepflegte Frau, werden sie schon begeistert. Aber so ungefähr einer hat direkt gesagt, ja, du bist ein hübsches und nettes Mädel, aber mit dir kann man ja nichts mehr anfangen. Hm. Das ist auch bitter und gemein, ne, sowas zu hören. Ja, das tut natürlich schon weh. Und ich sag, ich meine, es ist ja nicht so, ich hoffe ja doch, wenn ich wirklich in ein paar Jahren operiert werde, dass ich dann vielleicht wieder besser laufen kann. Die Chance besteht? Würde eventuell bestehen, würde bestehen, aber natürlich genau kann man das auch nicht sagen. Also die Hoffnung gebe ich nicht auf, das ist klar. So, und dein Wunsch, das habe ich jetzt so rausgehört, ist dein Traum, dein Wunsch wäre schon, nochmal eine Beziehung einzugehen und vielleicht auch nochmal eine glückliche Partnerschaft richtig, zu haben. Richtig. Und ich habe gesagt, aber das ist fast unmöglich so in meiner Lage jetzt. Und ich sage, ich bin auch sehr viel alleine und so. Und ich habe ja jetzt, ich habe schon einen Freund, aber der ist verheiratet. Ach so. Ja. Aber das ist das nur... Nicht so ganz. Du hast einen Freund? Ist das ein Freund mit allem drum und dran oder ein platonischer Freund? Nein, Freund mit allem drum und dran. Ach so, ja, dann stehst du ja schon mal ganz gut da. Du hast einen. Ja. Aber ich sage, der hat nur einmal oder höchstens zweimal in der Woche, hat der also Wochentagszeit. Mhm. Und Samstag, Sonntag ist er ja bei seiner Frau oder Feiertagen und so. Und wo hast du den kennengelernt? Den habe ich auf Kur kennengelernt. Auf der Kur. Kur ist natürlich auch mal ein gutes Mittel, Jungs kennenzulernen, ne? Ja, das ist klar. Für euch Mädels oder umgekehrt. Ja, ne? Genau. Ja. Und den habe ich kennengelernt und der ist auch behindert und hat halt mit dem Arm ist der behindert. Und der hat schon so Verständnis. Aber ich muss sagen, eigentlich sind wir vom Wesen her grundverschieden. Mhm. Also was uns nur verbindet, ist das rein das Bett. Ach so, eine reine Sexbeziehung eigentlich. Ja, richtig. Mhm. Und also du würdest gar nicht auch gerne mit dem näher so richtig zusammen sein? Das würde niemals gut gehen. Ja, aber ich meine, dann nimm es doch einfach mal so hin. Ist doch ganz nett, so einen Schmankerl nebenher zu haben. Ja, schon, ne? Aber ich habe gesagt, irgendwie belastet mich das, weil wenn er dann wieder geht oder wenn wir zum Beispiel nicht im Bett sind, dann ist es oft so, dass er mich direkt beleidigt und so. Und weil ich halt jetzt durch das, dass ich mich nicht so gut mehr bewegen kann, bin ich auch etwas stärker geworden. Also habe ich ja... Bisschen zugenommen. Ja, richtig zugenommen. Ach so, und dann beschimpft er dich auch noch? Und da sagt er, ja, pass auf deine Figur auf und ess nicht so viel und setzt mich herab und... Ja, dann schießt den in den Wind. Ja. So wichtig ist der Sex dann auch nicht, dass er dir sowas antun muss. Ja, richtig. Also dann würde ich aber auch sagen, raus mit dem. Und ich sage ja, und wenn wir, sagen wir mal, so zusammen sind, dass wir einmal was unternehmen, was ganz, ganz selten ist, also ab und zu mal geht er mit mir zum Essen, aber das ist so äußerst selten oder bringt er mal Blumen oder so. Also meistens spielt sich bei uns alles nur im Bett ab. Wenn ihr denn dann im Bett gelandet seid, ist es denn dann wenigstens angenehm für dich oder auch nicht so der Reißer? auch nicht so. Also manchmal wird mir das fast zu viel. Ja. Er fordert nur. Also Laura, dann würde ich aber sagen, geh mal, schalt mal einen Gang runter mit dem, ja, mit dem Knaben. Und ich habe gerade überlegt, so während du das erzählt hast, dass wirklich so Leute in deinem Alter oder auch Ältere und wenn man dann vielleicht auch behindert ist, das ist wirklich sehr schwierig, ja, Leute kennenzulernen. Aber wirklich? Ja, man kann nicht so in Kneipen so gehen. Nein. Unter Umständen. Und noch dazu, wenn man am Lande wohnt, so wie ich, das sowieso. Ist so schwierig. Sowieso, ja. Wobei die Kur ja wirklich eine tolle Sache ist. Ne? Ja, und ich war ja schon sehr oft, aber ich sage ja, die lieben netten Männer, die sind alle verheiratet oder liiert. Mhm. Und da kann man in der Kur mal mit ihnen was unternehmen, spazieren gehen und so, aber dann ist es wieder vorbei. Oder die Knaben wollen das schnelle Abenteuer in der Kur. Richtig. Und dann war es das hinterher. Richtig, ne? Genau. Mensch, Laura. Eine feste Beziehung oder eine nette Freundschaft, weil ich sage ja, ich bin trotzdem, wenn ich auch gebehindert bin, eine hübsche, gepflegte Frau. Und eine nette Frau. Ich achte sehr aufs Äußere, ja, und alles. Und da habe ich so Pech. Ich habe gesagt, das ist also ein Wahnsinn. Also ich kann dir eigentlich nur in die Daumen drücken, dass das mit der Operation klappt, weil dann wird das wird die Lebensqualität enorm verändern und steigern. Genau. Ne? Das wünsche ich dir von Herzen. Und ansonsten beantrage so viel Kuren wie nur irgend möglich. Ja. Vielleicht triffst du ja da doch mal irgendwie auf. Aber das ist jetzt auch so, jetzt wollen sie auf die chronisch Kranken kommen ja jetzt so gut wie nicht mehr weg. Mhm. Gell? Das ist das andere nächste ernste Thema, ja, genau. Und das ist eben das Problem. Mhm. Und darum habe ich ja gesagt, das ist also schlimm. Aber, also ich finde das schon gut, dass du sowas mal erzählst, damit man auch einen Einblick mal hat in so ein Leben. Das kann man sich ja so auch gar nicht normalerweise so vorstellen. Ja. Aber du hast wirklich auch, lass mich sagen, du hast, glaube ich, du hast für mich so eine positive Ausstrahlung, die musst du dir auch beibehalten. Und trotz aller Schwierigkeiten, ja, sage ich ehrlich, meine ich ernst, sonst würde ich es nicht sagen. Ja. Und trotz aller Schwierigkeiten lass dich da nicht unterkriegen. Und du bist erst 51, ne? Muss man ja auch sehen. Da wird schon noch was kommen. Ich bin ja noch nicht mal so alt, ja, vom Fühlen und Denken her. Und wenn man absolut mich so sieht, die sagen alle, ich sehe jünger aus, ja, und so. Aber ich sag ja, man wird behindert, als Behinderte oft auch wie ein Mensch zweiter Klasse angesehen. Immer noch. Schlimm, ja, schlimm, schlimm, schlimm. Ja, das ist wirklich wahr. Du klingst so nach Süddeutschland. Woher kommst du? Ja, ich komme aus Süddeutschland. Aus Bayern? Ja, richtig. Aus dem schönen Bayern? Ja, richtig. Aus Niederbayern? Nein. Nein. Bist nah an den Bergen dran? Ja. Na, ist doch toll. Eine halbe Stunde Fahrzeit. Ist ja wunderbar. Ich lebe in einer sehr schönen Gegend, aber wer behindert ist, das einsam. Das ist, ich habe gesagt, schlimm, man kann so nichts unternehmen und gar nichts. Das ist mit dem Gehen, ich kann nicht lange gehen und so. Klar. Ja. Und Freunde habe ich auch nicht so viel. Ich habe eine gute Freundin, aber die ist auch noch berufstätig, weil ich sage, in meinem Alter sind ja alle noch berufstätig. Fast alle, ne? Und ja, jetzt bin ich sehr viel alleine und das ist so. Laura, jetzt sage ich nochmal wirklich toi, toi, toi und drück die Daumen für diese OP. Ja. Und wünsche mir, dass du so bleibst. 6 Jahre muss ich noch warten. Ah. Aber wünsche dir, dass du so bleibst, wie du bist. Lass dich nicht unterkriegen. Danke. Und es wird schon noch irgendwas passieren, was Tolles. Und es passiert auch noch in Sachen Liebe. Weil so wie sie jetzt im Moment ist, bin ich gar nicht zufrieden, muss ich sagen. Und nach also einem Hoch, nach einem Tief kommt auch immer ein heftiges Hoch manchmal. Das Alleinsein und wie gesagt, das mit dem Freund, das ist sowieso, also das macht mich nervlich schon auch ziemlich. Ja, also nochmal, geh da mal auf Distanz zu dem. Das klingt alles nicht gut. Ja. Liebe Laura. Schöne Grüße nach Bayern von hier aus. Ja, danke. Schneit es bei euch eigentlich schon? Hat's ja, schon bei uns schneit. Wie schön, wie romantisch. Seit gestern. Ah, hier in Köln leider nicht. Nein, ist es. Und es ist gar nicht schön, die Kälte. Ja, das glaube ich. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Natascha, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Dumia. Hallo, Natascha. Guten Abend. Guten Abend. Guten Morgen. Ja, mein Thema ist, ich möchte gerne Schlager Sängerin werden. Ach, so in die Fußstapfen von Alexandra. Ja. Zum Beispiel, wo du schon Natascha heißt. Ja. Kennst du Nein, das Problem ist jetzt nur, ich habe schon so viel gemacht, also ich stehe eigentlich schon wo ich drei Jahre war, ich schon das erste Mal auf der Bühne. Ja. Ich habe so viele Gesangs auch Unterricht genommen. Also du kannst auch wirklich singen, du hast ein bisschen, eine mehr oder weniger ausgebildete Stimme. Ja, also zwar nicht, sag ich mal, ne, von einem, ich kann ja sagen, ich komme gebürtig aus Hamm-Westfalen und da war ich auf einer Musikschule und da war ich 8 Jahre. Gut, das kannst du schon was. Das werden wir gleich testen. Ich warne schon mal vor. Oh. Ich will aber noch ein bisschen was von dir wissen. Schlagersängerin. Hast du Vorbilder, wo du in Michelle. Nur Michelle. Nur Michelle. Ja, wer Liebe lebt. Also das Lied, das hätte gewinnen müssen. Das hättest du am liebsten gesungen. Ja, weil das hätte ich gesungen mit ihr zusammen. Mein Traum ist es ja, Menschen haben ja Träume. Ist ja gut, dass Menschen Träume haben, sonst wären sie krank. So, genau. Ja, und ich habe Träume halt mal berühmt zu werden. Es fing damit an, ich bin leider, deswegen habe ich auch so Probleme, ich bin psychisch krank, erkrankt. Und ich habe diese Vision immer gehabt, mein Name und dass ich was bin und dass ich auf der Welt bekannt bin. Warum möchtest du wie stellst du dir das vor? Warum möchtest du berühmt sein, populär sein, prominent sein? Weil ich hatte mal ein selbstbewusstes Auftreten. Vielleicht habe ich das auch immer noch. Meine Freunde sagen alle, ich hätte es noch. Und ja, warum will ich berühmt werden? Vielleicht. Eine wichtige Frage, die man sich stellen sollte, wenn man in diesen Bereich hinein will. Genau, ja, es eigentlich berühmt sein nicht, aber dass man meine Stimme, dass ich singen kann, wie ich mich fühle. Ich würde zum Beispiel, wenn ich berühmt sein würde, würde ich CDs zusammen produzieren, dann würde ich mein Leben, verstehen Sie, mein Leben würde ich singen. Also du möchtest dich nach draußen, du bist exhibitionistisch veranlagt, das muss man ja auch sein, wenn man auf der Bühne steht. Ja. Du möchtest dich einfach nach außen kehren. Jetzt kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du nur Michelle gut findest aus dem Schlager. Nein, ich finde Wolfgang Petri gut, ach, es gibt so viele, ich finde auch Volksmusik gut. Ja. Das hat ja nichts zu sagen. Ich finde alles gut. Jetzt alles gut sollte man auch nicht finden. Ne? Man muss schon spezielle Dinge so anvisieren. Also ich höre, als erstes höre ich viel Schlager. Ja. Da sage ich auch, wenn ich arbeite und ich komme nach Hause, muss ich Schlager hören. Was arbeitest du denn? Ich bin Tankstelle. Also ich bin die Verkäuferin an einer Tankstelle. Eine Verkäuferin an einer Tankstelle. Ja, und da hat man sehr stopp, viel... Herr Sascha, jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Jetzt rennt die Zeit weg. Ich will dich jetzt singen hören. Ach so. Ja, dann singe ich mal. Wie wär's denn mit Nur wer Liebe lebt? Ja. Ne, das ist doch dein Lieblingslied, das könntest du gut singen. Du hättest, wahrscheinlich hättest du den Grand Prix sogar gewonnen, wenn du es gesungen hättest. Wir wollen jetzt hören Natascha aus, wo wohnst du im Moment? In Unna. Wo? Kann man ruhig sagen. Wo in? Unna, Westfalen. In Unna, na klar. Dortmund. Also, meine Damen und Herren, hier ist Natascha aus Unna. Mhm. Und wir hören jetzt ihre Version, ihre Interpretation von Nur wer Liebe lebt. Wer Liebe lebt, wird unsterblich sein. Wer Liebe lebt, ist niemals allein. Ja. Such sie. Also ich glaube, dass das aber auch ein sehr schweres Lied ist, einfach so ohne Orchester zu singen. Deswegen. Und ich glaube, ich will jetzt nicht übermäßig schmeicheln, dass das schon ganz in Ordnung war. Also wenn du jetzt auf einer Bühne gestanden hättest mit einer entsprechenden Anlage und einem Musikhintergrund, hätte das schon sich sehr gut angehört. Mhm. Hast du denn schon irgendwelche Bänder oder Aufnahmen mal geschickt? Ja, habe ich schon immer geschickt, aber immer sagen sie mir, ich werde zu alt. Du wirst zu alt? Mit 28, mit 27? Mit 27, Na, das ist ja nur völliger Blödsinn. Mhm. Trittst du denn schon mal so im kleinen Kreis auf, so auf Kirmessen oder irgend sowas? Nee, gar nicht. Deswegen habe ich ja auch angerufen. Ich suche, wo man sich wenden kann. Ich wohne in Unna und Unna ist klein, ne? Also, ich weiß nicht, wie man das macht, aber ich weiß, dass sehr, sehr viele Künstler oder Sänger so angefangen haben, ne? Dass sie in so ganz kleinen Gesellschaften gesungen haben, dass sie sich so Halbplaybacks besorgt haben und einfach dazu aufgetreten sind, um die Erfahrung zu sammeln. Ich will ja noch ganz schnell sagen, ich habe ja jemanden, der spielt in einer Band und der hat ein Tonstudio und da kann ich mich auslassen. Das ist auch schon mal ganz gut. Aber du musst auch Bühnenerfahrung sammeln. Hab ich auch. Ich habe auch sogar schon Theater gespielt. Sachlos. Ja. Also, das war die schöne Natascha von der Tankstelle, ne? Ja. So kann man es ja auch sagen. Die so gerne Tankstelle, die so gerne Schlagersängerin werden möchte. Wie wäre der Künstlername? Wird es Natascha bleiben oder hättest du eine andere Idee? Nee, Natascha. Ich finde Natascha toll. Also, ich drücke dir alle Daumen. Danke. Vielleicht wirst du ganz berühmt mal und wir werden das nochmal senden, diesen Schnipsel hier, während du hier bei uns gesungen hast. Und wir sagen, damals war sie noch ganz unbekannt. Genau. Genau. Liebe Natascha, toi, toi, toi. Ja, alles Gute. Tschüss. In der Technik, Kerstin Klinger hier bei uns. Morgen sind wir nicht im Radio zu hören bei uns live, sondern ausschließlich im Fernsehen zu sehen und zu hören, im WDR-Fernsehen. Und das Thema heißt, ich war in den Schlagzeilen. Wer von euch war schon einmal in den Schlagzeilen? Stand in der Öffentlichkeit, stand im Rampenlicht, vielleicht freiwillig oder auch widerwillig. Wie war's? Was habt ihr gemacht? Und wie, was ist daraus geworden? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und um 1 sind wir da, hier im WDR Fernsehen. Macht's gut. Ciao.